Deutschlandfunk Kultur Tonart. In der vergangenen Woche konnte wieder einmal ein Rekord vermeldet werden. Aufgestellt hat ihn der gerade erst 20-jährige Rapper Lil Nas X aus Atlanta, Georgia. Auf Spotify wurde sein Song Old Town Road in nur 7 Tagen 143 Millionen Mal abgespielt. Damit hat er Drakes Mega-Hit In My Feelings abgelöst. Und das mit einem Song, der klassische Country-Motive mal eben mit Trap mischt. So klingt das. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matte black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch now. Nah, can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Riding on a tractor, lean all in my blood. Weltrekord. Eben der Streaming-Welt, Old Town Road, Lil Nas X. Dennis Pohl ist mir zugeschaltet aus Saarbrücken. Schönen guten Tag. Hallo. Was ist denn da los in den USA? Puh, das fragt sich derzeit wohl genau so die halbe Szene. Also ich persönlich muss sagen, ich bin erst einmal froh, dass eine Popkultur dann doch noch überraschen kann. Denn persönlich hätte ich jetzt diese Entwicklung jetzt auch nicht erwartet. Also, denn für viele mag es jetzt ja so scheinen, aber diese Mischung zwischen Hip-Hop und Country-Elementen ist nicht wirklich neu. Also das haben Leute wie zum Beispiel Nappy Roots, ich weiß nicht, ob Sie den noch kennen, von um 2003 schon mal gemacht. Und noch Künstler wie, jetzt aktuellere Künstler wie Young Thug, Lil Peep, Lil Tracy, Lil Uzi Vert haben immer wieder mit diesem Topos gespielt, gerade erst kürzlich. Liefert Old Town Road denn in diesem Bereich dann was Neues, das diesen Erfolg rechtfertigt, oder verbindet er die Elemente besser oder schlüssiger? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es hier sich so wirklich um musikalisches Phänomen handelt. Denn wenn ich wirklich ehrlich bin, ich finde, der Song ist an sich, also für sich genommen, noch nicht einmal besonders stark. Er hat so eine angestaubte Country-Hook, ziemlich okay Rap-Parts, der Bass haut halt gut rein. Und es ist halt so ein witziges Kuriosum, aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen klischeebeladen und so eine Art Pastiche von ganz vielen verschiedenen Dingen, ohne wirklich Substanz zu liefern. Und damit kommt er mir so ein bisschen so vor wie so ein Clickbait-News-Artikel, der einen total mit der Überschrift reinzieht, aber wo man dann nachher inhaltlich total enttäuscht ist und das Interesse schnell wieder verliert. Naja, aber hat er dann vielleicht was Neues, wenn man so will, erfunden, ein neues Genre, Clickbait-Rap? Oder sprechen die Algorithmen besonders schön drauf an, oder was ist da los? Ich glaube, letzteres weniger, aber das mit dem Clickbait-Rap, das haben viele vor ihm eigentlich schon gemacht, aber auf gewisse Art und Weise kann man das schon so sagen, finde ich. Also jedenfalls wusste er die neuen Gegebenheiten auf dem Musikmarkt ziemlich gut zu nutzen. Man muss sich nämlich einfach mal anschauen, wie der Song so erfolgreich geworden ist. Nämlich nicht durch irgendwie das Radio oder andere klassische Vertriebswege explodiert, als er eben als Meme auf der chinesischen Website, den werden wahrscheinlich die wenigsten kennen, das ist so eine Kurzvideo-Plattform namens TikTok, dort taucht er auf, wo Teenager dann zu diesem Song irgendwie in so einer Country-Aufmachung angefangen haben zu tanzen, das irgendwie auf verschiedene Art und Weisen dann kopiert wurde. Und das passierte gerade in dem Moment, als diese Plattform in den USA bekannt wurde. Und Lil Nas X, also damals 19 Jahre alt und übrigens, das hat auch was damit zu tun, schon mal als Twitter-Troll aktiv und erfolgreich, half eben gut nach, indem er den Song eben auch gezielt mit Memes und irgendwelchen komischen YouTube-Videos anschob. Und ich finde, daraus kann man total viel lernen darüber, wie Pop heutzutage funktioniert, ein Erfolg im Pop. Ja, es braucht also offenbar nicht mehr zwingend einen guten Song. Gut, das ist eigentlich auch nicht neu. Es sind auch schon furchtbare Songs natürlich weltweit riesig groß geworden. Ja. Es zählt aber immer mehr der richtige Moment. Ja, so in etwa. Also natürlich ist es auch nichts Neues, aber Pop ist extrem schnelllebig geworden und immer schnelllebiger. Also kommt man kaum noch hinterher. Alle paar Monate beschleunigt sich das nochmal auf eine ganz neue Art und Weise. Und zum Beispiel das hier, die Erfolgsgeschichte von diesem jungen Mann wäre zum Beispiel vor 2 oder 3 Jahren nicht möglich gewesen, weil es weder TikTok damals gab und viele andere Sachen, die jetzt funktionieren, auch nicht. Und das Interessante ist, dass dieser Moment halt zumindest im ersten Moment völlig unabhängig von irgendwelchen Labels, das hatte er am Anfang nicht, irgendwelchen Gatekeepern, Kanten, kannte ihn niemand, oder Radiostationen ablief. Zum Beispiel letztere, das ist ganz witzig, mussten hier Old Town Road beispielsweise zu Beginn illegal von YouTube runterziehen, damit sie ins Spielen konnten, weil es einfach keine offizielle Aufnahme gab. Also Erfolg wird heute immer mehr, das war natürlich früher auch schon so, aber immer mehr heute durch Aufmerksamkeit bestimmt. Und wo die herkommt, ist erstmal komplett egal. Ja, Sie haben schon ein paar Sachen angedeutet. Was hier und wie viel funktioniert das bei Lil Nas X konkret? Naja, das Wichtigste ist, dass der Song irgendwie in den Zeitgeist passt. Und das tat dieser Song, dieser Old Town Road, tat das wunderbar. Erstens mal funktionierte er wunderbar als Meme. Also er ließ sich im Internet aneignen, verändern, teilen. Und das ist schon mal die Grundlage, die ganz, ganz wichtig ist. Und besonders wichtig in diesem konkreten Fall ist eben, dass er einen Moment traf, der so vielleicht gar nicht vorhersehbar war, in dem eben dieser Country-Chic durch Leute wie zum Beispiel am prominentesten Solange Knowles, die in kürzlichen Musikvideo eigentlich mit ihrer Aufmachung als Cowgirl, dieses ganze Cowboy-Cowgirl-Image wieder vom weißen Amerika zurückerobern wollte, aber das war eben dann auch sehr schnell ein modisches Phänomen, dass das Ganze, dieser Look nochmal hip wurde. Und das alles ist extrem verwirrend und unvorhersehbar, das ist klar, aber und vor allem ist es das für das Pop-Establishment, das den Mechanismus augenscheinlich absolut nicht versteht. Und irgendwie Pop als Ganzes, glaube ich, auch nicht mehr so ganz. Ja, es gibt da so eine seltsame Ausformung. Es gab in den vergangenen Wochen eine hitzige Diskussion, weil Old Town Road vom US-Branchenmagazin Billboard nach kurzer Zeit aus den Country-Charts wieder herausgenommen wurde. Während es weiterhin natürlich in den Hip-Hop- und R&B-Charts gelistet wird, klar. Und ich finde, das ist wieder so ein Beispiel, dass da Billboard in dieser Sache kein Fettnäpfchen ausgelassen hat. Ähnlich wie das zum Beispiel in den letzten Jahren immer wieder die Grammys getan haben im Umgang mit schwarzen Künstlerinnen und Künstlern. Und das zeugt für mich irgendwie davon, das mag jetzt hart klingen, aber es zeugt für mich davon, dass in solchen großen Institutionen, so alten Schlachtschiffen der Popwelt, eben die Rassentrennung immer noch nicht wirklich überwunden ist. Country wird da weiterhin als weiße Musik verstanden, was historisch natürlich überhaupt nicht zu halten ist, aber leider natürlich einen realen Hintergrund hat. Und die Hip-Hop- und die R&B-Charts gelten eben weiterhin als Spielplatz für die Schwarzen. Und ich glaube, dass wirklich es so ist, dass ein schwarzer Künstler heutzutage irgendwas wie Beethovens Fünfte spielen könnte und er würde immer noch in den Hip-Hop-Namen-Beat-Charts landen. Dennis Pohl über Lil Nas X und seinen Weltrekord mit Old Town Road. Gigantische Streaming-Zahlen, eine Musikindustrie, die Welt nicht mehr versteht offenbar. Den Fans ist es egal, sie lieben dieses Stück. Und Country und Hip-Hop gehen hier mal wieder eine tolle Ehe ein und das verkauft sich eben auch ganz grandios. Vielen Dank, Dennis Pohl. Ich danke.